Erster Teil: Erinnerungen des Archetypus. Die Ehren der Nacht. Warum, so fragte man mich, hast du so viel aufs Spiel gesetzt und das literarische Werk eines ganzen Lebens gefährdet? Weißt du denn nicht, dass alle Verlage der Welt sich in jüdischen Händen befinden? Nun, da deine Bücher ins Deutsche, Englische und in andere Sprachen übersetzt und in vielen Ländern gelesen werden, schickst du dich an, offen zugunsten Hitlers zu schreiben und seinen Esoterismus darzulegen? Das ist Wahnsinn, als ob du jemand wärst, der von der alles umfassenden Macht, die völlige Kontrolle des Lebens durch das Judentum nichts wüsstest. Doch du warst Diplomat und hast gründlich in die jetzigen und in die vergangenen geschichtlichen Ereignisse eindringen können, wie kaum jemand anderes hattest du die Möglichkeit, die Kenntnisse und die Mittel, um dies zu wissen, hast die Welt aufs Geratewohl bereist. Du weißt, nicht nur, dass du dein Werk aufs Spiel setzt, riskierst du auch dein Leben. So haben meine Freunde, meine Angehörigen und auch meine Feinde mit mir gesprochen. Denn heute redet man so. Das ist die Stimme unserer Zeit. Aber ich bin nicht von der heutigen Zeit, weder von dieser Welt noch diesen Tagen. Ich komme von einem anderen Stern. Ich komme vom Morgenstern. Es macht mir nichts aus, alles zu verlieren, einschließlich das Leben. Außerdem lautet der Wahlspruch meines Wappenschildes: Meine Ehre heißt Treue. Ja, Treue gegenüber den Idealen, den Träumen, dem vergangenen Ruhm der Nacht, den Geistern der verschollenen Kameraden, den goldenen Schatten, dem Echo ihrer Schritte, den alten Straßen und Städten und all jenem, das dem Licht entrinnt, welches diese gemarterte Erde projiziert, der Sehnsucht eines goldenen Zeitalters, als die Helden noch unter uns weilten, als die Götter noch zu uns sprachen. Denn ich bin einer von denen, die mit den Göttern gesprochen haben. Und falls jemand es nicht wissen sollte oder es vergessen haben könnte, denn hier vergisst man alles, will ich versuchen zu erzählen, wie es damals geschehen und wie alles kommen konnte. Es ist sogar möglich, dass mehr als einer verstehen wird, warum ich dem Ruhme der Nacht, dem Licht einer goldenen Zeit, den Helden, meinen Freunden, der Sage, dem Traum, dem Mythos treu bin. Ich trachte nicht danach, die Biografie der äußerlichen Begebenheiten meines Lebens zu schreiben, das so reich an Taten, denn zu den Hütten stieg ich hinab und zu den Palästen hinauf. Dies gehört zum Stoff der Feuilleton-Epoche. Sondern ich möchte nur das Mythische darlegen, das Urbildliche, das heißt das, was nicht nur mir gehört, sondern vielen. Mit einem Wort, das Geheimnis, soweit dieses gelüftet werden kann. Ja, als Kind wusste ich nichts von diesem wichtigen Thema. Ich litt darunter, blond zu sein und blaue Augen zu haben und wollte wie die anderen Jungs aussehen, mit borstigem Haar und mongolischen Gesichtszügen. Bis noch vor kurzer Zeit war ich mir nicht dessen bewusst, was dies bedeutet. Deshalb sage ich, dass das Gedächtnis des Blutes nur langsam hervortritt, sehr langsam. Es bricht sich Bahn durch die Schatten der Schmerzen und der Strafen. Ein Leben dürfte nicht ausreichen, um seine Sendungen zu hören, in seinem Waisenbuche zu lesen. In meiner Familie erzählte man uns nur von Rang und Stand, niemals etwas von Rasse. Und es sind doch so verschiedene Dinge. Im Allgemeinen gibt es hier Klassen, die nicht immer mit der Rasse übereinstimmten, oder es gab Rassen, die nicht mit dem Stand übereinstimmten. So geschieht es auch in der restlichen Welt, besonders jetzt, in dieser dunkelsten Zeit. Auf das Thema werde ich zurückkommen, auf mein Werk »Der chilenische Rassenzyklus«, das ich in dieses Buch einfügen werde. In meiner Familie stimmte der Stand mit der Rasse überein. Es war ein Wunder, aber wir wussten dies nicht. Es war alles so angenehm, so fein, ein beinahe zufälliges Zusammenspiel wie bei einer Blume, die einen Tag lang blüht. Denn die Angelegenheit Rasse und Rassismus wird sehr falsch verstanden, vor allem, wenn es sich um menschliche Wesen handelt. Bei den Tieren sind jedoch alle damit einverstanden. Die Rasse, großgeschrieben, gibt es nicht mehr in dieser dunkelsten Zeit der Erde. Es ist etwas, das einmal war und zu dem man zurückkehren möchte wie zu einem Ideal. Wie die griechischen Statuen, deren Vorbilder nie vorhanden waren. Doch ist es eine Pflicht, diese Vollendung und diese Verwandlung anzustreben? Das und nichts anderes war es, was Hitler uns, der bevorzugten Generation, die während seiner Zeit lebte, gelehrt hat. Ich habe unsere Familienchronik zurückverfolgt, wollte damit so weit wie möglich kommen, zunächst in Chile, dann im Norden Spaniens, in Asturien, in Galizien, wo weder Mohren noch Juden eingedrungen sind, denn von dort stammen wir. Ich sehe aber nur Westgoten und Kelten, sehr viel mehr Westgoten als Kelten in meinem Stammbaum. Meine Mutter hieß Bertha, ein germanischer Name, abgeleitet von der Göttin Pertha. Bertha hieß auch die merowingische Mutter Karls des Großen, der den Lebensbaum Yggdrasil seiner Vorfahren verraten hat. Er tat es, doch ich werde es nicht tun. Südamerika. Beinahe alles wird hier durch die Vermischung und das Mestizentum verändert, jedoch nicht in meiner Familie. Aber über alles dieses wusste ich so gut wie nichts, besonders in meiner Jugend. Es wurde ja hier niemand in rassischer Hinsicht erzogen. Im Gegenteil, Amerika ist eine Tochter der Freimaurerlehren und der christlichen Kirche. Diese stoßen uns widerstandslos hin zum Mestizen- und Mulattentum. Dies ist ein Kontinent der Bastarden inmitten einer Bastardenwelt. Über Chile und sein völkisches Trauerspiel schrieb ich »Der chilenische Rassenzyklus«, ein kleines, grundlegendes Werk ohne Zweifel. Als Kind war mir dieses Thema gänzlich unbekannt und niemand zu Hause war in der Lage, es mir beizubringen oder mich auf diesem gewundenen Pfad zu leiten. Nur der Instinkt, nur das Gedächtnis des Blutes kann sich langsam in diesem verworrenen und finsteren Dickicht der gegensätzlichen Mischungen einen Weg bahnen. Weil dieses Gedächtnis nur mit den Jahren endlich einfallen kann. Meistens ist es dann schon zu spät. Zu spät, um erbliche Schäden an den Genen und der Erbfolge zu vermeiden. Es war ja leider niemand da, der uns vor dieser Gefahr warnen konnte, denn es wusste ja niemand etwas davon. So geschah es, dass uns der Himmel vor größerem Schaden bewahrt hat und unsichtbare Führer, die uns im kritischen Augenblick an die Hand nahmen und dahin brachten, wo unser Platz in der Schlacht war. Möglicherweise war es dieses Gedächtnis des Blutes und die Götter, die in ihm wohnen und darin kreisen, die uns beschirmten und befreiten. Wir müssen uns vor ihnen dankbar verneigen und sie bitten, uns niemals zu verlassen, denn wir sind entschlossen, treu zu bleiben bis zum Tode, bis zur anderen Seite des Lebens, um in Valhalla einzutreten.